Kundgabe 3964. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.01.1947. Voraussage für baldiges Ende. Schwacher Glaube daran. Ihr wisset, dass ihr kein langes Erdenleben mehr zu erwarten habt und dass ein jeder Tag eine Gnade ist für euch, auf das ihr noch ausreifen könnet, so ihr die Zeit recht nützet. Ihr wisset dies durch mein Wort, aber euer Glaube ist noch nicht tief genug, dass euch mein Wort zu eifrigstem Streben anspornt. Ihr zweifelt an der Wahrheit meines Wortes, soweit es das nahe Ende betrifft. Und doch solltet ihr mit allem Eifer an euch arbeiten, denn das Ende steht nahe bevor. Immer wieder trete ich an euch heran mit dieser Mahnung und warne euch vor einem lauen Dahinleben. Immer wieder rufe ich euch zu. Achtet meines Wortes, vertiefet euch in dieses und lebet danach. Ihr wisst nicht, wann die letzte Stunde für euch gekommen ist. Ihr wisst nicht, welche Zeit euch noch bleibt bis zum Ende. Und ihr sollt daher leben, als sei ein jeder Tag der letzte für euch. Ich sende euch stets meine dienstbaren Geister entgegen, die euch lichtvolle Gedanken übermitteln, die eure Sinne lenken ins geistige Reich. Ich sende euch auf Erden meine Boten zu, die euch Kenntnis geben sollen von dem nahen Ende, die euch auf die Zeichen der Endzeit aufmerksam machen und in euch den festen Glauben erwecken sollen, die euch mein direkt zur Erde geleitetes Wort vermitteln sollen. Und also suche ich ständig, euch den Ernst der Lage klarzumachen, um euch ein seliges Ende zu ermöglichen. Doch ihr alle nehmet meine Worte nicht ernst genug. Euer Glaube ist noch zu schwach, als dass ihr entsprechend meinem Wort euren Lebenswandel führtet, wenngleich ihr mir zugewandten Willens seid. Und darum ermahne ich euch immer wieder, vertiefet euch in mein Wort. Lasset den Gedanken an das nahe Ende in euch lebendig werden. Bereitet euch darauf vor und nehmet alles Irdische weniger wichtig angesichts des Endes, angesichts der großen geistigen Not, die noch größer wird, je näher es dem Ende zugeht. Nehmet alle Kraft in Anspruch, um euch geistig aufwärts zu entwickeln. Und überlasset mir vollgläubig die Sorge um euren Leib. Nützet die kurze Zeit bis zum Ende. Seid unentwegt tätig in Liebe. Holet euch jederzeit Kraft aus meinem Wort. Ermahnet und belehret eure Mitmenschen, das Gleiche zu tun und helfet euch also gegenseitig, auf Erden das Ziel zu erreichen, das ich euch gesteckt habe. Helfet euch gegenseitig, vollkommen zu werden. Denn die Zeit ist nur noch kurz bis zum Ende. Amen.